Der Innenminister von Baden-Württemberg, Heribert Rech, Sie tragen Verantwortung für Wasserwerfer, Tränengas und Schlagstöcke. Wasserwerfer, Tränengas und Schlagstöcke. Wasserwerfer, Tränengas und Schlagstöcke. In der Tat. In der Tat. Aber ich betone, die Polizei hat all die Wochen über schon sehr deeskalierend gewirkt. Sie tragen Verantwortung? Deeskalierend gewirkt. Wir haben sehr erfolgreich in den letzten Wochen eskalierend gewirkt. Eskalierend gewirkt. Es waren sehr schnell sehr viele gut organisierte Konfliktteams vor Ort. Eskalierend gewirkt. Und die haben sich dann sehr gewaltbereit gezeigt, gerade gegenüber den Demonstranten. Da war nirgendwo ein großer schwarzer Block. Großer schwarzer Block. Die Anführer der Gegnerschaft. Das städtische Bürgertum. Die Anführer der Gegnerschaft. Das Bürgertum. Wasserwerfer, Tränengas und Schlagstöcke. Wasserwerfer, Tränengas und Schlagstöcke. Körperliche Gewalt wird dramatisiert. Ja. Die Polizei ist dazu berufen. Konfliktteams. Polizei. Wenn Kinder in die vorderste Linie gebracht werden von ihren Müttern, die sich der Polizei in den Weg stellen, dann müssen sie eben auch mit einfacher körperlicher Gewalt, nämlich Wasserwerfer, Tränengas und Schlagstöcke. Da war nirgendwo ein großer schwarzer Block. Großer schwarzer Block. Die Anführer der Gegnerschaft. Das städtische Bürgertum. Die Anführer der Gegnerschaft. Die Anführer der Gegnerschaft. Das Bürgertum. Die Anführer der Gegnerschaft. Die Kunst der Politik besteht aber nicht nur daraus, mit Polizeigewalt Recht und Gesetz durchzusetzen, sondern Mehrheiten von sich zu überzeugen. Da bin ich anderer Meinung. Anderer Meinung. Sie tragen Verantwortung? Es ist bedrohlich für die Freiheit der Bürger. Freiheit der Bürger.